Im Ankündigungstext konntet ihr lesen, dass ich letztes Jahr ein Buch mit dem Titel Staatsfetischismus publiziert habe. Dieses Buch ist für mich in zweifacher Hinsicht mit der ISF und mit dem Zaira Verlag verbunden, weshalb das für mich auch nicht nur irgendeine Veranstaltung ist, sondern eine im bestimmten Sinne auch anstehende Gelegenheit zur Diskussion. Ein Anstoß für meine eigenen Überlegungen war das Buch Fetisch und Freiheit von Stefan Griegert, das 2007 im Zaira Verlag erschienen ist. Darin gibt es das Kapitel Nummer 10, Staat und Nation als konkreter Fetisch. In diesem Kapitel gibt es wiederum drei Unterkapitel, Warenfetisch und Staatsfetisch, Nationalstaat und Nationalismus und schließlich Deutschland, Besonderes und Allgemeines. Zudem gibt es in diesem Kapitel auch eine Menge Namen von Theoretikerinnen, die sich mehr oder weniger intensiv mit dem Fetischcharakter moderner Staatlichkeit befasst haben. Ein Anliegen, das ich teile, heute aber nicht in den Mittelpunkt rücken möchte, ist die Erinnerung all dieser Bemühungen. Beginnend mit der Kritik des wahren Geld-, Kapital- und Zinsfetisch bei Karl Marx und seiner Staatskritik, über Kritiken des Rechtsfetischismus bei Eugen Paschukanis und Georg Lukács in den 1920er Jahren, über die kritische Theorie und die sogenannte Staatsableitungsdebatte der 1970er Jahre, lässt sich einiges finden, um auch eine besondere Strömung staatsfeindlichen Denkens freizulegen. So viel im Grunde auch der Kurzabriss des Inhaltsverzeichnisses. Wenn ihr da reinblättert, werdet ihr das nachprüfen können. Der besondere Vorteil einer solchen Gelegenheit wie heute, dabei muss ich einige Unterstellungen machen, nämlich bei einer so lange andauernden Veranstaltungsreihe, wo ich davon ausgehe, ihr sitzt bestimmt auch nicht das erste Mal zusammen, um über Themen aus dem weitesten Umkreis der kritischen Theorie zu diskutieren. Der Vorteil davon ist für mich, dass ich mich nun traue, einige Vortragsregeln gründlich zu missachten. Ich werde nicht mit wissenschaftlichen Definitionen beginnen, was Staaten sind und wieso der Staat eine Form kapitalistischer Vergesellschaftung ist. Ich werde auch nicht mit einer Rekonstruktion der marxischen Fetischkritik beginnen, um den Fetischcharakter der Form Staat zu diskutieren. All dies musste ich im Buch, das eben, wie man dem Buch auch anmerkt, eine akademische Arbeit ist, zur Genüge tun. Dies bringt mich zur zweiten Verbindung zwischen diesen Überlegungen und der heutigen Veranstaltung. Um mein Buch zu publizieren, fragte ich unter anderem beim Zaira Verlag an und bekam eine ehrliche Antwort. Diese lautete sinngemäß. Grobes Zitat: Dein Buch ist wahrscheinlich aus den objektiven Zwängen des Akademischen heraus derart gespickt mit Methodologien, dass die Lektüre schwerfällt und mühsam wird. Ich finde, eine solche Warnung kann man auch gerade bei einer Buchpräsentation gerne mal dem Vortrag voranstellen. Zugleich war dieser Bescheid verbunden mit einer Aufforderung, und zwar ein Buch einzureichen, das dann keine Rekonstruktion eines umstrittenen Begriffs wäre, sondern die polemische Darstellung der Sache selbst. Diesen Hinweis auf die polemische Darstellung der Sache selbst habe ich mir nun zum Anlass und zum Anstoß genommen, den heutigen Vortrag ein wenig daran auszurichten. Das sind die zwei Gründe, warum ich mich heute Abend besonders darüber freue, die Gelegenheit hier zu haben, zu euch zu sprechen. Nun muss ich gestehen, tatsächlich auch kein besonders interessanter Polemiker zu sein. Es gibt treffendere Polemiken gegen den Staat, als ich in der Lage wäre, sie zu verfassen. Auf die Frage, was ich denn überhaupt zur Darstellung bringen möchte, wenn nicht die Sache selbst, müsste die Antwort wohl lauten, die Diskussion über die Sache selbst. Aus kritischem Denken gegen den Staatsfetischismus wird so schnell aber ein theoretisches Nachdenken über unterschiedliche Staatsfetisch-Kritiken. Diesen Unterschied habe ich in den letzten Jahren sehr stark selbst erlebt und auch bei anderen beobachtet. Staatsfeindschaft als vortheoretischer Impuls, lässt sich unter Umständen in Staatstheorien ablenken, kanalisieren. Diese Beobachtung ist aber nicht nur eine Selbstbeobachtung, sondern sie betrifft auch die Theoretikerinnen, mit denen ich mich in meiner Rekonstruktion eines umstrittenen Begriffs befasst habe. Sogenannte Ansätze, die behaupten, sich als Kritiken des Staatsfetischismus behaupten zu wollen, verwandeln sich nicht nur im akademischen Bereich in Theorien des Staatsfetischismus. Mit diesem Gegensatz, was eine Theorie des Staatsfetischismus ist, beziehungsweise was eine Kritik des Staatsfetischismus sein könnte, möchte ich mich in der folgenden Stunde näher befassen. Eine Polemik, ob gegen Staat, Staatsfetisch oder Staatsfetisch-Theorien, wird dabei wohl eher nicht herausspringen, durchaus aber eine Kritik an diversen Versuchen, Staatsfeindschaft zu theoretisieren. Abschnitt 1, Theorie und Kritik. Dem Psychologen Kurt Lewin, der lebte 1890 bis 1947, der sich mit Gestaltpsychologie und mit sozialwissenschaftlicher Feldtheorie beschäftigt hat, wird folgender berühmter Satz zugeschrieben. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Insgeheim wird hier zugestanden, dass Theorie nichts taugt. Zumindest nicht als Theorie, die nur theoretisch ist, sie soll vielmehr praktisch sein. Nicht nur alltagssprachlich bleibt der Begriff der Theorie immer an den der Praxis gekoppelt. Theorie ist das Schreiben über eine Sache, die Anschauung eines interessanten Gegenstandes. Selbst wo es sehr ernsthaft um die Abschaffung ihres Gegenstandes ginge, macht sie ihn zum Objekt der eigenen Beobachtung. Darin angelegt ist bereits der Drang, Subjekte zu finden, die sich nicht nur wie Theoretikerinnen über die Sache erheben, sondern das Problem angehen und praktisch werden. In diesem Sinne sind Theorien über den Fetischcharakter des kapitalistischen Staates zumeist auch Theorien über Praxis. In dieser Hinsicht werde ich im Folgenden auf die Staatsfetischtheorien von Robert Kurz, John Holloway und Joachim Hirsch eingehen. Meine These ist, dass deren Ratschläge zum Umgang mit Staaten nur kritisierbar sind, wenn wir sie von vornherein als Theorien einer künftigen Praxis lesen. Als Thema unserer Beratschlagung schlage ich also vor, inwiefern führt die Absicht, eine Theorie des Staatsfetisch zu schreiben, nicht zur Kritik an diesem, sondern zu der Praxis, die ihr insgeheim zugrunde liegt. Bei John Holloway, Jahrgang 1947, geboren in Irland, zurzeit Professor in Mexiko und Star der No Global, der globalisierungskritischen Bewegung, ist der Drang der Theorie zur Praxis sehr offenkundig, denn er selbst hebt ihn freimütig permanent hervor. Kritik an Fetischismus im Allgemeinen und Staatsfetischismus im Besonderen ist ihm kein Zweck, kein Ausdruck des Wunsches nach der emanzipatorischen Überwindung von Staatsgewalt, sondern ein Mittel, nämlich ein Hilfsmittel der theoretischen Erkenntnis. Fetischtheorien steht für Holloway in Konkurrenz zu anderen Theorien, die auch ein beobachtetes Verhalten erklären sollen. In diesem Fall, Zitat, mehr als irgendeine Theorie der Ideologie oder Hegemonie bietet der Begriff des Fetischismus die Basis für die Beantwortung der uralten Fragen. Gar nicht die schlechteste Stelle, um anzusteigen, mit dieser Frage nämlich. Warum nehmen die Menschen das Elend, die Gewalt und die Ausbeutung des Kapitalismus hin? Indem der Begriff des Fetischismus nicht nur auf das von Menschen hingenommene Elend, sondern auch auf deren aktive Beteiligung an dessen Reproduktion verweist, unterstreicht er die Schwierigkeit oder die scheinbare Unmöglichkeit einer Revolution gegen den Kapitalismus. Z. Das heißt, für Holloway ist Fetischismus eine von mehreren möglichen Theorien, mit denen man sich diese Frage beantworten kann. Die Menschen reproduzieren ihr eigenes Elend, ohne dies zu bemerken. Sie sollen also aufhören. Die Theorie des Fetischismus, wie Holloway will, soll die Menschen darauf aufmerksam machen. Dabei ist John Holloway nicht so sehr Theoretiker, dass er annehmen würde, sobald theoretische Einsicht in die Verhältnisse sich verbreitet, würden die Leute beginnen, sich praktisch anders zu verhalten. Umgekehrt scheint Theorie bei ihm eine Art Widerspiegelung der alltäglichen Praxis zu sein, die diese aber, wie es so oft heißt, hinterfragen und Veränderungen anstoßen soll. Zugleich muss eine solche Theorie die Subjekte, die sie für Praxis braucht, vor Kritik in Schutz nehmen. Die Subjekte seien zwar an der Reproduktion des Elends beteiligt, nehmen es aber vorwiegend passiv hin. Kritik hingegen nähme die Subjekte selbst ins Visier, nicht nur ihre Beteiligung und passive Hinnahme, sondern ihre aktive Teilnahme an der Reproduktion des Elends. Dass sie es abschaffen könnten, wie die Theorie sagt, verweist nicht auf eine geheime Macht des Willens, sondern auf zu kritisierende, reale und akzeptierte Ohnmacht. Will John Holloway, wie andere Theoretiker des Staatsfetischismus, die Revolution als Möglichkeit betonen, so muss er sie als eine unmittelbar vorliegende Option anderen Verhaltens ausgeben. Er stellt daher seine Lieblingsoption als eine von mehreren Praxen dar, welche die Theorie beobachtet. Dafür gibt er in Anlehnung an Edgar Allan Poes Kurzgeschichten Die Grube und das Pendel eine schöne Verbildlichung. Die wird uns auch im Laufe des Abends noch mehrmals begegnen, weil ich sie tatsächlich relativ tauglich finde, um die Unterschiede dieser verschiedenen Staatsfetisch-Theorien anschaulich zu machen. Also, Zitat Holloway. Wir alle befinden uns in einem Zimmer, das vier Wände, ein Fußboden, eine Decke, aber keine Tür und keine Fenster hat. Möbel sind auch in dem Zimmer und einige von uns sitzen bequem, andere ganz und gar unbequem. Langsam bewegen sich die Wände zur Zimmermitte hin, mal langsamer, mal schneller, was die Situation uns allen unbequemer macht, immer ein wenig mehr, drohend uns alle zu Tode zu quetschen. Soweit Holloways bildlich ausgedrückte Auffassung von kapitalistischer Vergesellschaftung. Die Menschheit hat sich eingemauert und wird nun von Wänden, also den Fetischformen, wie er sich selbst interpretiert, die von der Menschheit beständig reproduziert werden, tödlich bedroht. Der theoretische Blick soll die Wände durchschauen. Er richtet sich nicht auf die Utopie als Negation dieser Verhältnisse, sondern auf eine praktische Option, die zum Ausbruch verhelfen soll. Zu diesen Optionen das bei ihm anschließende Zitat, der bei ihm anschließende Absatz. Es wird diskutiert in dem Zimmer, aber hauptsächlich über die Anordnung der Möbel. Man scheint der sich näher bewegenden Wände nicht gewahr zu sein. Ab und zu gibt es Abstimmungen über die Anordnung der Möbel. Diese Abstimmungen sind keineswegs unwichtig. Je nach dem Ausgang der Abstimmung haben es die einen bequemer, die anderen weniger bequem. Vielleicht beeinflussen die Abstimmungen sogar die Geschwindigkeit, mit der die Wände näher rücken. Aber aufhalten können sie das unablässige Näherrücken nicht. Die Leute in dem Zimmer reagieren unterschiedlich auf das Näherrücken der Wände. Einige weigern sich völlig, das Voranrücken der Wände wahrzunehmen, schließen sich fest in einer Märchenwelt ein und verteidigen verbissen ihre Stühle. Andere sehen und beklagen die Bewegung der Wände, bilden eine Partei mit einem radikalen Programm und bereiten sich innerlich auf eine Zukunft ohne Wende vor. Wieder andere, und da sieht Holloway sich selbst, laufen zu den Wänden und versuchen verzweifelt Bruchstellen zu finden oder unsichtbare Schwachstellen, oder sie selbst versuchen durch heftiges Eindreschen auf die Wände Brüche und Risse selbst hervorzurufen. Zitat Ende. John Holloway benennt hier eine ganze Reihe von Praxen, die er unterschiedlichen Theorien zuordnen möchte. Reformistische Praxis setzt auf Abstimmung über die Anordnung der Möbel, kann aber die Wände nicht aufhalten. Ideologische Praxis leugnet die Existenz der näher rückenden Wände per se. Kritische Praxis, so wie Holloway sie versteht, thematisiert zwar ihr Näherrücken und antizipiert eine künftige Welt jenseits des Zimmers. Rebellische Praxis, der sich Holloway zuordnet, sucht die Bruchstellen für einen baldigen Ausbruch. Kapitalismus interessiert uns nicht als Herrschaft, sondern in seiner Brüchigkeit, so Holloway. Sicherlich ist mit diesem Bild vom Zimmer und den näher rückenden Wänden mehr über die Denkweise von Holloway gesagt als über den Staat. Es lässt sich aber benutzen, um nun unterschiedliche Staatsfetischtheorien kritisierbar zu machen. Deren implizierte Befreiungspraxen lassen sich mit Holloways Bild verstehen und kritisieren. Für die Partei der Möbelrücker steht die Staatsfetischtheorie von Joachim Hirsch. So sagt Hirsch bezeichnenderweise in einer Kritik an Holloway: Der Staat ist nicht nur ein abstrakter Fetisch, sondern auch ein gesellschaftliches Kampffeld. Soll bei ihm bedeuten, er nimmt da sogar das Bild von Holloway auf, man will zwar eigentlich raus, hat aber darin noch einen gewissen Bewegungsspielraum. Platz zum Möbelrücken. Für die Gruppe der Wandkritiker steht die Staatsfetischtheorie von Robert Kurz. Angesichts des baldigen Zusammenbruchs der Wände müsse eine neue Emanzipationsbewegung aufgebaut werden. Wie prägen diese Praxisvorstellungen die Staatsfetischtheorien von Kurz, Holloway und Hirsch? Diese Frage, die auch ein bisschen meine Hauptfrage ist, war tatsächlich auch das Moment, was mich bei der Lektüre und bei der Kritik am meisten irritiert hat. Man könnte ja, selbst wenn man sich darauf einlässt, auf die gängige Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, davon ausgehen, dass Leute, gerade wenn sie einen wissenschaftlichen Anspruch erheben, zuerst eine Theorie ihres Gegenstandes entwerfen müssten, um davon ausgehend eine Praxis aufzustellen. Welche Mängel das hat und welche Nachteile gegenüber einem Verfahren der Kritik, hatte ich bereits angedeutet. Das Irritierende bei der Lektüre dieser Ansätze, was mir nach und nach deutlich wurde, war aber, dass im Grunde die Theorien bereits immer darauf zugeschnitten sind, eine bestimmte Praxis zu begründen. Also letztendlich eigentlich nur von der Praxis, auf die sie hinauslaufen, ausgehend verstanden werden können. Deshalb meine These, dass man diese behauptete Reihenfolge von der Theorie zur Praxis gar nicht so ernst zu nehmen braucht, sondern genau umgekehrt zu einer Kritik an diesen Staatsfetischtheorien kommt, wenn man sich den Zusammenhang in der umgekehrten Weise verdeutlicht, nämlich wie die Praxiskonzepte bereits das theoretische Denken insgeheim bestimmen. Um dieses verkehrte Verhältnis aufzeigen und nachweisen zu können, muss ich zwischendurch auch mit einigen Zitaten arbeiten. Ich habe dafür ein kleines Handout gemacht. Dann habe ich gesehen, dass der Drucker ungefähr 11 Blätter ausgegeben hat. Eventuell müsst ihr zu zweit reinschauen, könnte aber zum Mitlesen hilfreich sein. Ich beginne mit der Staatsfetischtheorie von Robert Kurz. für Robert Kurz, geboren 1943, gestorben 2012. Ist der Fetischismus eine Grundkategorie seiner Gesellschaftstheorie? Die Bedeutung, die er ihm beimisst, führt schließlich sogar zu einer neuen Geschichtsphilosophie, in der Geschichte nicht mehr die Geschichte von Klassenkämpfen ist, sondern, Zitat, die Geschichte von Fetischverhältnissen. Wie nahezu jede Geschichtsphilosophie wird auch bei Kurz davon ausgegangen, dass der eigenen Gegenwart eine besondere historische Bedeutung zukommt. Eine Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheorie, welche die eigene Epoche als völlig irrelevant wertet, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Würde mich interessieren, ob da jemand ein Beispiel hat. Können wir in der Diskussion gerne nochmal drauf zurückkommen. Bei Kurz ist nun die Epoche, die er im Auge hat, natürlich geschichtstheoretisch die entscheidende. Und darauf bezieht sich das erste Zitat auf dem Handout. Die negativ globalisierte Menschheit ist an die Grenze objektivierter Fetischverhältnisse gestoßen. Sie kann sich nur noch entweder von der blinden Objektivierung irrationaler Medien, Religion, Herrschaft, Geld, Staat, befreien, oder sie muss zusammen mit der höchst entwickelten Fetischform des Kapitalverhältnisses untergehen. Zitat Ende. Um im Bild zu bleiben. Unsere Wände drohen uns nicht nur zu zerquetschen, sondern sie drohen über uns zusammenzukrachen. In seinem letzten Buch 2012 hat Kurz diese Prognose seiner Theorie relativiert. Hier spricht er von der Endkrise des Kapitalismus als, Zitat, Epoche seiner inneren Auflösung. Epochen können nun länger oder kürzer sein. Das ist auf jeden Fall meiner Lesart nach eine Relativierung, da es weniger nach einem plötzlichen Zusammenbruch klingt, wie er zuvor auch gerne gelesen wurde. Für seine Fetischtheorie ist nun entscheidend, dass es nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen sind, die sich in sozialen Formen vollziehen, sondern diese Fetischformen sich genügend verselbstständigt haben, um bereits an sich selber zu scheitern. Dies gilt für Kurz nicht nur bezüglich der wahren Form, in der unsere Tätigkeiten und Güter erscheinen, sondern auch für die Staatsform. Beide sollen einen finalen Substanzverlust erleiden. Anhand seiner Substanztheorie erweist sich Kurz als letzter Staatsableiter. Der Staatsableitungsdebatte der 1970er Jahre war es darum gegangen, zu zeigen, dass Staat, Recht, Politik und so weiter und so fort eine Ergänzung der kapitalistischen Ökonomie darstellen, aus ihr logisch abzuleiten wären. Kurz wiederum leitet aus der von ihm diagnostizierten Krise des Kapitals die Krise der Staaten ab. Seine Werttheorie identifiziert die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft als Substanz des Warenwerts. Wird diese Arbeitskraft eingespart, würden die Waren, auch das Geld, substanzlos und damit die Form in Frage gestellt. Zweites Zitat auf dem Handout. Noch zum Verständnis seiner Theorie. Die ökonomische Form verliert ihre Substanz und wuchert einerseits als globalisierter Finanzblasenkapitalismus und andererseits als Plünderungsökonomie weiter. Damit ist aber auch das zentrale Moment moderner Staatlichkeit, nämlich die Souveränität, nicht mehr zu halten. Kapital und Staat, Ökonomie und Politik, denkt Kurz nicht als sich ergänzende gesellschaftliche Formen. Der Staat sei vielmehr zurückzuführen auf die Substanz Souveränität. Und diese Substanz bilde nur die politische Erscheinungsform der Wertsubstanz. Theorie sieht, wie es immer ihr Anspruch ist und hier handgreiflich wird, hinter die Dinge. Empirische Daten über Arbeitslosigkeit oder diverse Failed States werden als Substanzverlust theoretisiert, um die finale Krise prognostizieren zu können. Und was wäre schon eine Theorie, die nicht in der Lage ist, Prognosen aufzustellen? Im Fetischismus, wie Kurz ihn versteht, sind Herrschaftsverhältnisse nicht nur formal verhüllt, sondern die Formen verselbstständigen sich in ihrer Eigenlogik so sehr, dass sie endlich verfallen und an sich selbst scheitern. Damit ist keineswegs ein irgendwie gearteter Krisenoptimismus verbunden. Das Subjekt, das aus den Formen von Warentausch und Staatsbürgerschaft herausfällt, ist nicht von Herrschaft befreit, sondern setzt den stummen Zwang der Verhältnisse in seinem Verhalten gegen sich und andere fort. Kurz denkt Barbarei als einen Rückfall. Der Verfall der gesellschaftlichen Formen lege deren Gewaltkern frei. Ging der von Kurz so geheißene Arbeitermarxismus theoretisch von einem unaufhaltsamen Fortschritt zum Sozialismus aus, so die Kurzsche Theorie von einem unaufhaltsamen Niedergang des Kapitalismus. In beiden Geschichtstheorien, und genau darum sind es Geschichtstheorien, bleiben die Subjekte dieser Entwicklung blass. Eine Sprengung der bestehenden Formen, ob zu Barbarei oder Sozialismus, ist hier keine Frage subjektiver Ideologien oder Utopien, sondern eine objektive Chance. Diese müsse allerdings ergriffen werden. Und so wendet sich die Theorie ihrer Praxis zu. Ist die Dringlichkeit von Praxis in der Theorie ausgewiesen, soll Theorie nun die Praxis orientieren. Kritik ist in dieser Denkweise nur eine besondere Erscheinungsart von Theorie, sie bereitet lediglich vor. Dies gilt für die Fetischkritik ebenso wie für Kritik an Ideologien, die auf diese Verhältnisse reagieren. Zitat Robert Kurz: Eine Ideologie als das herrschende Verhältnis in den Köpfen kann man kritisieren, um die Köpfe frei zu machen für den Kampf gegen die Zumutungen dieses Verhältnisses. Zitat Ende. Kritik als Theorie soll nicht die Verhältnisse selbst als unerträglich und abschaffenswert erweisen, sondern die Köpfe für die theoretischen Einsichten öffnen, die dann endlich zum praktischen Kampf befähigen. Der Staatsfetischismus, die ahistorische Selbstverständlichkeit staatlicher Herrschaft und Gewalt, ist für Kurz ein erklärbares und damit letztlich sekundäres Problem. Bricht erst einmal die Kapitalverwertung weg, verfällt neben der Form Ware auch die Form Staat und wird substanzlos. Gegenüber dieser Entwicklung, die als entdeckte Empirie angenommen wird, befindet sich die Theorie nun in einer Art Wettlauf. Bevor die Wände über uns zusammenbrechen, müsse es gelingen, das Zimmer zu verlassen. Solange die Menschen im Zimmer bleiben, reproduzieren sie ihre Lage. Da nützt kein Möbelrücken, da nützt auch kein Absuchen der Wände nach etwaigen Rissen. Markt und Staat, so Kurz, sind als Fetischformen nicht die Lösung, sondern das Problem. Dieses Ergebnis der Theorie soll nun verbreitet werden und müsste den Menschen dringend mitgeteilt werden. Als Mitteilung wird diese zu verbreitende Fetischtheorie zu der Begründung der Praxis, die sie schließlich selbst ist. Zitat vom Handout. Und damit finden wir, wenig überraschend, die perfekt zur Theorie passende Praxisvorstellung. Emanzipatorische Antipolitik ist eine Vermittlung, und zwar im Wesentlichen zwischen kritischer Theorie und außerparlamentarischen, potenziell staatsfeindlichen sozialen Bewegungen. Anders als Kritik, die sich an Gegenständen und Objekten der Kritik orientiert und zu messen hat, ist der Sprung von der Fetischtheorie zur Praxis bei Kurz derjenige, dass sich diese Theorie letztlich in nichts anderes verwandelt als in eine Antipolitikberatung, bei der diversen als bestehend vorausgesetzt gesetzt worden potenziell staatsfeindlichen Bewegungen eine Theorie angeboten wird. Diese Vorstellung von Praxis als Vermittlung von Theorien geht davon aus, dass es soziale Bewegungen gäbe, die eine staatsfeindliche Praxis entfalten könnten, hätten sie bloß die richtige Theorie. Die drei Konjunktive seien unterstrichen und verwiesen auf das Zitat bei Kurz zu dieser Problematik, wenn er sagt, das Problem dieser Bewegungen besteht darin, dass sie als Einpunktbewegungen begrifflich zu schwach sind. Sie bedürfen einer ebenso negativen gesamtgesellschaftlichen Begründung und Zielsetzung, die nur in einer radikalen Kritik der fetischistischen Wertvergesellschaftung bestehen kann. Hat die Theorie erstmal vorausgesetzt, aufgrund des drohenden Zusammenbruchs bedürfe es dringend einer Abschaffungsbewegung. So gelingt der Sprung zur Praxis relativ leicht, indem man Einpunktbewegungen quasi bündelt, indem man ihnen den richtigen theoretischen Rahmen anbietet und sie damit zu der Abschaffungsbewegung formiert, die in der Formulierung der Theorie bereits logisch angelegt ist. Das potenziell revolutionäre Subjekt erscheint also zunächst als ein Objekt der Belehrung. Um aber ihre eigene Lebensweise abzuschaffen, die diese Subjekte fortlaufend bewusstlos reproduzieren, müssten die Menschen zum Subjekt-Objekt der Geschichte werden, wie Georg Lukács dies genannt hat. Sie müssten sich zu einer Selbstveränderung befähigen, die Weltveränderung wird. Kurz weiß, dass der Antrieb dazu nicht theoretische Belehrung sein kann. Vor einigen Jahren fragte ihn mal jemand nach einem Vortrag in Osnabrück, was würden Sie sagen, wenn Sie jemand fragt, wie Sie theoretisch begründen wollen, dass Menschen nicht leiden sollen? Kurz antwortete darauf, ich würde ganz vortheoretisch sagen, dieser jemand ist ein Arschloch. Dieser jemand verließ daraufhin den Raum. Theorie hat also, auch bei Robert Kurz, Voraussetzungen. Zu diesen zählt Kritik und Erfahrung. Zitat von Kurz, nicht von jemand. Der aus Leidensdruck gewonnene kritische negative Impuls ist die Bedingung der Möglichkeit für die Erkenntnis des abzuschaffenden Gegenstandes. Was Kurz hier auslässt und auslassen muss, ist die Erfahrungsfähigkeit, die nicht nur bedeuten würde, Leidensdruck wahrzunehmen, sondern ihn auch abzulehnen. Die entscheidende Frage wäre nicht, ob ein steigender Leidensdruck kritische Impulse stärkt, sondern ob diese Impulse durch den Charakterpanzer durchdringen. Wird der Raum durch die näher rückenden Wände enger, muss dieser Druck keineswegs zu fundamentaler Wandkritik führen, sondern kann ebenso eine ideologische Verarbeitung der Situation und wahnhafte Gewalt befeuern. Wie aber die Menschen sich tatsächlich verhalten, kann keine Theorie der Krise prognostizieren, so gerne sie es möchte. Sie stößt hier an eine Grenze, die sie nur kaschiert, wenn sie mit weiteren Zwangsläufigkeiten operieren möchte. Ideologiekritik muss hingegen stets die Möglichkeit offen lassen, dass Menschen sich entscheiden. Krisen können der Kritik entgegenkommen, das ist zweifellos richtig. Ebenso richtig ist aber auch, dass radikale Kritik nicht auf die Theorie warten kann, die Chancen der Praxis vorhersagen will. Max Horkheimer schrieb 1940 einen Satz gegen das fröhliche Abwarten der Sozialdemokratie, der unter umgekehrten Vorzeichen wohl auch auf die ängstliche Dringlichkeit der Krisentheorie zutrifft. Zitat Horkheimer, für den Revolutionär ist die Welt schon immer reif gewesen. Dies bedeutet nicht, dass Kurz mit seiner Perspektive auf eine kommende Abschaffungsbewegung Unrecht hat. Es fehlt bei ihm aber, wie in jeder Theorie, ein Moment der Entscheidung. Die Verselbstständigung von Fetischformen gegenüber den Menschen, die sie hervorbringen, muss als der Skandal denunziert werden, der er ist. Eine Staatsfetisch-Theorie hingegen, die durch Vermittlung ihrer Selbstdringlichkeit bezeugen will, verkommt zur Prognose künftiger Praxis und zu der Praxisvorstellung. Es ließen sich Bewegungen finden, die mit der richtigen Theorie zu belehren wären. Ein zweites Modell, das zweite von dreien, auf die ich heute Abend eingehen möchte, stellt John Holloway zur Diskussion. John Holloway meint, das Problem einer künftigen Abschaffungsbewegung dadurch zu umgehen, dass er die Rebellion ins Jetzt setzt. Ein Aufbegehren gegen die Strukturen dieser Gesellschaft und gegen Fetischformen ist für Holloway, anders als für Kurz, nicht die Sache einer zukünftigen Abschaffungsbewegung, der durch Verbreitung der Theorie vorgearbeitet werden müsste, sondern geschehe als alltägliche Revolte. Um dieses Paradigma wiederum theoretisch abzusichern, behauptet John Holloway eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Fetischtheorien. Demnach gäbe es, Zitat, zwei unterschiedliche Weisen, den Fetischismus aufzufassen, die wir als starren Fetischismus einerseits und als Fetischisierung als Prozess andererseits benennen können. Mit dem ersten Begriff wird Fetischismus als feststehende Tatsache, als stabiler oder bestärkender Zug der kapitalistischen Gesellschaft aufgefasst. Der zweite Ausdruck begreift Fetischisierung als einen ständigen Kampf, als ein ständig umkämpftes Verhältnis. Nun ist klar, wenn Holloway darauf hinweisen möchte, die Rebellion ist eine Alltäglichkeit, kann er mit einem Fetischbegriff der Fetischismus als bestärkendes und stabilisierendes Moment auffasst und kritisiert nicht arbeiten. Er muss also eine andere Fetischtheorie aufstellen, um zu einer anderen Praxis zu kommen. Damit verkehrt Holloway freilich den Sinn von Fetischkritik in ihr Gegenteil. Verweist die Denunziation des Fetischcharakters sozialer Formen ansonsten darauf, dass sich das alltägliche Verhalten der Menschen nun mal eben bewusstlos in den von ihnen reproduzierten Formen vollzieht, so ist dieser Inhalt der Fetischformen für Holloway plötzlich nicht mehr der kapitalistische Normalvollzug, sondern ein beständiger Kampf, in dem das Tun und Lassen der Menschen quasi in diese Formen gesperrt wird. Zitat mit Blick auf Handout. Werkform, Geldform, Kapitalform, Staatsform und so weiter werden nicht ein für alle Mal zu Beginn des Kapitalismus herausgebildet. Sie stehen vielmehr ständig zur Diskussion, werden ständig als Formen gesellschaftlicher Verhältnisse hinterfragt, werden durch den Kampf ständig geschaffen und wieder erschaffen oder nicht. Jedes Mal, wenn ein kleines Kind Süßigkeiten aus einem Laden nimmt, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass dafür Geld im Austausch gegeben werden muss, steht der Wert als eine Form, in der wir uns gegenseitig aufeinander beziehen, in Frage. Süß. Sicherlich weiß Holloway, dass für die Reproduktion der Wertform das Übergewicht der gekauften Süßigkeiten entscheidender ist als die Menge der entwendeten Süßigkeiten. Angesichts des Hungers in der Welt wird seine optimistische Theorie zu einer zynischen Denkweise, denn tatsächlich weiß eben nicht jedes Kind, dass es nur eine Glasscheibe vom guten Brote trennt, das uns fehlt. Statt zu kritisieren, dass der von Menschen geschaffene Reichtum als Ware der Menschheit entzogen bleibt, interessiert sich Holloway für sogenannte Ausnahmen, die er als Risse in der Form bezeichnet. Was sollen das für Fetische sein, die ständig hinterfragt, diskutiert und umkämpft werden? Indem die Verselbstständigung der Fetischformen als äußerst fragil beschrieben wird, erscheint der Ausbruch jederzeit möglich. Das Paradigma seiner Fetischtheorie ist die These, dass jede Gesellschaft als eine Gesellschaft von Kämpfen zu verstehen ist. Fetischkritik ist daher für Holloway nicht Erkenntnis- und Gesellschaftskritik, sondern wird auf Erkenntniskritik allein reduziert. Die Formen, die er auch Kategorien nennt, müssten bloß theoretisch durchschaut werden, um zu sehen, dass schon praktische Alternativen in diesen eingeschlossen sind. Zitat: Die Formen werden lebendig. Die Kategorien werden geöffnet, um zu zeigen, dass der Kampf ihr Inhalt ist. Zitat Ende. Es ist für Marx die Wertsetzung der Tätigkeiten und Dinge, die den Inhalt der wahren Form ausmachen, so betrachtet Holloway Kämpfe als deren eigentlichen Inhalt. Diese Kämpfe sind insofern das Paradigma seiner Theorie, da sie nicht gesondert begründet, sondern als gegebene Größe vorausgesetzt werden. Anstatt zu kritisieren, wie die Menschheit ihre Verhältnisse zu Naturgesetzen, wie die Menschen ihre Verhältnisse zu Naturgesetzen fetischisieren oder und qua Ideologie rationalisieren, wird ein Multiversum von Ausbruchsversuchen von vornherein unterstellt. Die Funktion der Fetischformen besteht laut Holloway lediglich darin, diese Kämpfe stetig einzubinden. Seine Staatsfetischtheorie ist Musterbeispiel und Ausführung dessen, was er eine prozesshafte Fetischtheorie nennt. Zitat: Die ständig stattfindenden Kämpfe werden in die Formen von Politik und Ökonomie kanalisiert und weder die eine noch die andere bietet Platz für Fragen über die Gesamtstruktur. Dieser Prozess, in dem sozialen Kämpfen eine Definition auferlegt wird, ist gleichzeitig der Prozess der Selbstdefinition des Staates. Als erstarrte Form gesellschaftlicher Verhältnisse ist der Staat gleichzeitig ein Prozess der Erstarrung gesellschaftlicher Verhältnisse und durch eben diesen Prozess wird der Staat ständig neu als von der Gesellschaft getrenntes Moment konstituiert. Zitat Ende. Politik und Ökonomie werden von Holloway nicht als Formen von Herrschaft und Ausbeutung kritisiert, die abzuschaffen wären, sondern als Formen, die Befreiungskämpfe erstarren lassen. Implizit wird damit behauptet, diese Kämpfe hätten an sich andere, aber abgelenkte Zielsetzungen. Obwohl die Praxis der Kämpfe als eine vortheoretische Grundlage angenommen wird, bedürfe es nun der Staatsfetischtheorie, um Staatsüberwindung nicht nur möglich, sondern wirklich zu machen. Soll die Staatsfetischtheorie bei Robert Kurz vor allem einer kommenden Bewegung zur Anleitung dienen, so soll John Holloways Theorie die Ablenkung von bereits ablaufenden Bewegungen verhindern. Die Praxis, auf welche die Theorie hinausläuft, ist die unmittelbare Verweigerung der zwar partielle, aber auch permanente Ausbruchsversuch aus dem Zwangsgehorsam. Siehe Handout. Wir schaffen und erneuern Staat und Macht, indem wir Steuern zahlen, den Gesetzen gehorchen, an Wahlen teilnehmen. Aber auch, indem wir das Politische als eine vom Alltagsleben getrennte Sphäre einrichten. Der Staat ist nicht eine von außen kommende, sondern eine veräußerte, eine nach außen projizierte Kraft. Holloway hat recht, auch gegenüber Kurz, wenn er nicht nur auf die Eigenbewegung gesellschaftlicher Formen verweist, sondern die jeden Tag erfolgende Reproduktion dieser Formen betont. Im Umkehrschluss zieht er aber die Konsequenz, auch der Kampf gegen die Fetischformen sei jeden Tag möglich und letzthin ihr Wesenskern. Hören wir also auf, uns besteuern zu lassen, gehorsam zu sein und zu wählen, so hört der Staat selbst auf. Gegen diese Vorstellung von Holloway hat Kurz insofern recht, als der Ausbruch aus staatlichen und kapitalistischen Formen keineswegs der Freilegung einer solidarischen menschlichen Natur gleichkommen muss. Holloway aber braucht für seine Theorie des Ausbruchs eine positive Grundlage. In klassisch-anarchistischer Manier wird das menschliche Tun, die unberührte, unschuldige Gesellschaftlichkeit, zu einer Kraft stilisierend, die lediglich aus den politischen und ökonomischen Formen zu befreien wäre. Holloway entwickelt diese Theorie in Auseinandersetzung mit den Kämpfen indigener Rebellen im mexikanischen Chiapas. Hier sind ländliche und dörfliche indigene Traditionen und gemeinschaftliche Lebensweisen tatsächlich die Basis der Rebellion gegen Großgrundbesitz und den korrupten mexikanischen Staat. Die Dorfgemeinschaft erweist sich hier wieder einmal als Grundlage des Anarchismus. Holloways Fehler besteht nicht darin, diese lokale Besonderheit zu sehen, sondern sie zu einem theoretischen Paradigma aufzublasen. Jeder Kampf, der sich nicht in die Form von Ökonomie und Politik, von Gewerkschaft und Partei kanalisieren lässt, ist gut. Jeder Bruch mit der Form erzeuge einen Riss, wie Holloway sagt, im Formzusammenhang. John Holloway verkehrt somit die marxische Fetischkritik in ihr Gegenteil. Geht Marx davon aus, die Subjekte von Staat und Kapital bewegen sich wie Fische im Wasser innerhalb dieser Formen, so unterstellt Holloway einen sozialen Fluss des Tuns, der innerhalb der Fetischformen bloß erstarrt wäre. Worauf seine Theorie hinausläuft, sind Praxen rebellischen Verhaltens, nicht deren Zielsetzungen. Diese Ausrichtung auf die Praxis der Verweigerung und des Ausbruchs verursacht eine Blindheit der Theorie gegenüber der Praxis der negativen Aufhebung des barbarischen Ausbruchs. Holloway feiert alle Formen des selbstständigen Tuns und unterstellt diesen dabei folgende Ambivalenz. Zitat: Dass wir Verantwortung übernehmen, zählt, wenn auch die Ergebnisse widersprüchlich sein mögen. In einer Fußnote führt er aus: Lynchmord ist ein Beispiel. Es kommt in Mexiko und anderen Ländern vor, dass die Leute in einer Stadt oder Dorf ihr Vertrauen ins Rechtssystem solcher Art verloren haben, dass sie kollektiv jemanden angreifen, der auf frischer Tat ertappt oder einer Vergewaltigung oder Kindesentführung verdächtigt wird und diese Person töten. Dies ist Ausdruck von Machtausübung von unten, vom Volke her. Doch die Explosion kollektiver Wut trägt in keiner offensichtlichen Weise zur Schaffung der Grundlagen einer besseren Welt bei. Lynchmord, da wäre Holloway sicherlich zuzustimmen, bricht mit der Rechtsform und mit dem staatlichen Gewaltmonopol, zumindest in partieller Weise, die Holloway einen Riss nennen würde. Auch wenn Holloway einräumt, die Ermordung eines Verdächtigen trage nicht offensichtlich zur besseren Welt bei, im Gegensatz zu dem Kind, das Süßigkeiten stiehlt, so verharmlost er solche Taten, indem er sie als widersprüchlichen Ausbruch bezeichnet. Seine Ablehnung aller Institutionen als Erscheinung der kapitalistischen Formen stellt auch die barbarischste Rebellion in das Licht einer potenziellen Kraft der Befreiung. Die Theorie lobt letztlich Kämpfe als Kämpfe, weil sie Risse in den Formen erzeugen, nicht wegen ihrer inhaltlichen Ziele. Insofern bestätigt sich die Theorie oder will sich die Theorie bestätigt sehen, die die Fragilität der Fetischformen in den Mittelpunkt stellt, in jeder Praxis, die sich irgendwie als Ausbruchsversuch deuten lässt. Man merkt diese wunderbaren Zirkel, mit denen die Theorie und ihre bestimmte Prognose immer zur Bestätigung einer Praxis bedarf und umgekehrt diese Praxen dann so abstrakt darstellt, dass sie zur Grundlage der Theorie werden können. Ähnlich, nur mit anderen Ergebnissen. Und damit schließe ich auch diesen Überblicksteil. Funktioniert die Staatsfetischtheorie bei Joachim Hirsch. Zu allen drei ist interessant anzumerken, dass die auch sehr umfangreich aufeinander reagieren und dann auch immer sehr schnell bei dem Problem landen, dass sie auf ihre Paradigmen zu sprechen kommen. Ich finde das auch ein starkes Charakteristikum dieser Beschäftigung oder der ideologiekritischen Auseinandersetzung mit Theorien, dass man sie zu dem Punkt treiben kann, an dem sie irgendwelche Paradigmen zugeben müssen, ohne die ihr Modell nicht funktionieren würde. Kommen wir zu Joachim Hirsch. Robert Kurz wirkte mit seinen hier zitierten Beiträgen aus den Jahren 2003, 2004 und 2012, auch für euch als Überblick, vor allem innerhalb nicht akademischer, sich als radikal verstehender Theoriedebatten. John Holloway beeinflusste mit seinen Büchern 2002 und 2010, obwohl er als Professor arbeitet, weniger akademische Diskurse als das Selbstverständnis sogenannter globalisierungskritischer Bewegungen. Joachim Hirsch, emeritierter Professor in Frankfurt, entwirft hingegen eine wissenschaftliche Staatsfetisch-Theorie, die unter anderem seine Schülerinnen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung geprägt hat und dort weiter vertreten wird. Bei Hirsch nimmt die Theorie vom Staatsfetisch die Funktion einer Grundlagentheorie an. Er schreibt, siehe Handout, soziale Formen sind die verdinglichten und fetischisierten, nur durch theoretische Kritik zu entschlüsselnden Gestalten, die das wechselseitige Verhältnis der gesellschaftlichen Individuen in einer gegenüber ihrem bewussten Willen und Handeln verselbstständigten Weise annimmt und ihre unmittelbaren Wahrnehmungen und Verhaltensweisen prägen. Als da wären Ware, Geld, Kapitalrecht, Staat. Die Form- und Fetischtheorie soll den Rahmen aufzeigen, in dem sich alltägliches Handeln abspielt. In seiner materialistischen Staatstheorie, wie er sie nennt, ist die Verbindung von Fetischismus und Staatlichkeit weniger ein kritischer Angriff auf den Fetischcharakter der Formstaat, als vielmehr ein Beitrag zu einem theoretischen Verständnis des kapitalistischen Staates. Dafür führt er verschiedene Ebenen ein. Bezüglich der Form des Staates, die Hirsch als Besonderung des Staatsapparates gegenüber der Gesellschaft bestimmt, liege der Erkenntniswert der Staatsfetischtheorien in der Ableitung des Fetischismus aus eben dieser Form. Zitat: So betrachtet bildet die Besonderung des Staates die entscheidende Grundlage des Staatsfetischs, das heißt der Vorstellung, im Staat verkörpere sich ein über die gesellschaftlichen Ungleichheits-, Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse hinausgehender allgemeiner Wille. Zitat Ende. Nicht der Fetischcharakter des Staates, der sich als reale Kraft verselbstständigt und auch wirkt, als vielmehr das Fetischbewusstsein, die Vorstellung vom Staat, steht im Mittelpunkt. Wie jeder Theorie lässt sich auch dieser eine Reichweite, ein Gegenstand der Erkenntnis, zuordnen. Im Umkehrschluss gesteht Hirsch auch für seine Staatsfetischtheorien blinde Stellen und Grenzen ihrer Erklärungsleistung. Diese liegen bei ihm nicht in der Perspektive, dass erst die Abschaffung von Staatlichkeit beweisen würde, dass es sich um einen abschaffbaren Fetisch gehandelt hat, sondern in der Unzulänglichkeit der Theorien gegenüber alltäglichen Phänomenen staatsbezogener Politik. Hirsch schreibt, die Staatsfetischtheorie ist keine fertige Staatstheorie, sondern eben die Bestimmung der politischen Form der bürgerlichen Gesellschaft. Handelt es sich bei Staatsfetischkritik, was sicherlich stimmt, nicht um eine fertige Staatstheorie, was immer das sein soll, so behandelt Hirsch sie dementsprechend eben als eine unfertige Staatstheorie, die theoretisch zu ergänzen sei. Zitat: Notwendig ist aber darüber hinaus ein theoretisches Konzept, das es ermöglicht, historische Strukturveränderungen des Kapitalismus und des Staates, konkrete Klassenstrukturen, hegemoniale Prozesse und Krisen zu verstehen. Zitat Ende. Eine Theorie, die ihres Gegenstandes habhaft werden will, muss ihn aus dem Zusammenhang nehmen und abstrakt isolieren. Die Theorien von Marx, Paschukanis und den Staatsableitern zur Staatsrechts- und Politikform würden nach Hirsch also nur einen Aspekt von Staatlichkeit, nämlich seine Form, erfassen, nicht aber dessen Inhalt. Sicherlich kann aus der Form der Staatsgewalt nicht gefolgert werden, welche Staaten sich gegenseitig den Krieg erklären. Sicherlich kann aus der Form des Rechts nicht gefolgert werden, welchen Inhalt einzelne Gesetze haben werden. Und die Kritik der Formpolitik ist keine Theorie, die parlamentarische Wahlen erklärbar machen würde. Abschaffung und Nicht-Ausleuchtung ist ihr kritischer Einsatz. Wenn aber Erklärungen geliefert werden sollen, bedient sich Hirsch bei den Staatstheorien von Antonio Gramsci und Nikos Poulantzas und hält John Holloway staatstheoretisch entgegen: Der Staat ist nicht nur ein abstrakter Fetisch, sondern ein Kampffeld. Holloway und Hirsch teilen dabei eine gemeinsame Vorstellung von der kapitalistischen Gesellschaft als einem, die vor allem durch Kämpfe bestimmt ist, die in ihr stattfinden. Holloway geht dabei davon aus, dass diese entweder innerhalb des Formzusammenhangs verbleiben oder ihn durchbrechen. Hirsch entgegen entwirft eine andere Theorie von Kämpfen, nämlich von Kämpfen, die sowohl eine Kritik am Staat leisten, als auch an der Ausgestaltung des Staates partizipieren sollen. Theorie und Praxis, und das geht nun einmal mit Theorie und Praxis, werden in eine zeitliche Reihenfolge gebracht, auf verschiedene Ebenen verwiesen. Zitat: Es bedarf einer theoretischen und praktischen Radikalität, der grundsätzlichen Kritik an den herrschenden gesellschaftlichen und politischen Formen, ohne darauf zu verzichten, im und mit dem Staat Politik zu machen. Staatskritik in der Theorie soll Theorie bleiben und gerade dadurch vereinbar mit Politik als Praxis, als Kampf um Hegemonie im Staat. Hirsch führt dazu aus: Auch wenn es richtig ist, dass die Gesellschaft nicht mittels einer Übernahme der Staatsmacht verändert werden kann, ist diese Ebene der Auseinandersetzung nicht bedeutungslos. Es ginge darum, mittels der Durchsetzung institutioneller und rechtlicher Veränderungen Verhältnisse zu schaffen, in denen sich gesellschaftsveränderndes Verhalten breiter entwickeln kann. Hirsch verlegt also, wie kurz, Gesellschaftsveränderung in die Zukunft. Anders als Kurz und Holloway meint er aber, dass der Bruch mit dem Bestehenden, zu dem Kritik provozieren will, durch Arrangements im Bestehenden vorbereitet werden müssen. Er nennt dies nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine Strategie radikalen Reformismus. In der Theorie gesteht Hirsch zu, dass die fetischistischen sozialen Formen, wie er es nennt, das Verhalten der Menschen prägen, sie zu Konkurrenzsubjekten und Staatspersonen machen. Zugleich soll aber der Kampf um ökonomische Gratifikationen und rechtliche Zugeständnisse den Boden bereiten für einen qualitativ anderen Kampf, der eines schönen Tages das Terrain des Bestehenden verlässt. Unklar bleibt, wie der Kampf um mehr Lohn in einen Kampf gegen Lohnarbeit umschlagen soll, wie der Kampf um bessere Gesetze zu einer Überwindung des formalen Rechts beitragen könnte. Die Verbindung zwischen politischen Reformen und einem radikalen Bruch kann nur die Theorie herstellen. Die prognostiziert, die kleinen Veränderungen würden große Veränderungen vorbereiten. Da der Staatsfetischismus für Hirsch nur eine Prägung subjektiven Verhaltens darstellt, kann auch der Appell an die Staatsgewalt als Praxis durchgehen, sofern diese von der Theorie über sich aufgeklärt wird. Insofern ist praktischer Pragmatismus von vornherein die Basis seiner Staatsfetischtheorie. Die Theorie legitimiert letztlich wiederum die Praxis und behauptet sich als goldener Mittelweg. Zitat: Eine abstrakt antistaatliche Politik wäre ebenso eine Sackgasse wie eine bloß etatistische. Die staatliche Apparatur ist nicht nur ein Machtapparat, der gesellschaftliche und politische Bedingungen setzt, sondern auch die Instanz, die erkämpfte soziale Kompromisse und Rechte kodifiziert und garantiert. Eine Einmischung auf der Ebene des bestehenden politischen Systems ist deshalb unumgänglich. Hirsch hat gegen Holloway recht, wenn er darauf beharrt, dass die reine Abstinenz gegenüber staatlicher Politik nicht jegliche rebellische Praxis rechtfertigt. Auch eine Verteidigung gewisser Mindeststandards der bürgerlichen Gesellschaft mag politisch sinnvoll sein. Die Idee aber, Reformen und Revolutionen in eine historische Reihenfolge zu setzen, ist eine Theorie, die radikale Kritik zurückverweist auf das feindliche Terrain, das diese zu verlassen sich anschickt. Die staatskritischen Theorien von Kurz, Holloway und Hirsch sind als Theorien kritisierbar, indem deren Stoßrichtung auf eine je spezifische Vorstellung von Praxis herausgearbeitet wird. Kurz Theorien der in Zukunft substanzlos werdenden Fetische dient einer in Zukunft sich bildenden dient der Absicht, einer in Zukunft sich bildenden Abschaffungsbewegung Orientierung zu bieten. Die hier zugrunde gelegte Praxis ist daher die Theorievermittlung selbst. Holloways Theorie der ständig umkämpften Fetische soll eine Praxis beständig stattfindender Kämpfe anregen. Hirsch Theorie der rahmenden Fetischformen, deren Gehalt aber durch Kämpfe um Hegemonie ausgestaltet werden können, soll den Fokus auf eine pragmatische Politik im Staat verschieben. Letztendlich erweisen sich alle diese Theorien des Staatsfetischismus, die darum noch lange keine Kritik des Staatsfetisch sind, als Legitimationsressourcen für bestimmte Praxen, die nicht nur aus diesen Theorien abgeleitet werden, sondern ihnen von vornherein zugrunde liegen. Holloway und Hirsch, und das lässt sich in den Quellen ausgezeichnet studieren, werden sich als Brieffreunde schnell darüber einig, dass ihre theoretische Differenz in der praktischen Frage nach einer Politik in den Institutionen besteht. Auch Robert Kurz wirft Joachim Hirsch vor allem die praktischen Konsequenzen seiner Theorie vor. Zitat, an die Stelle der Fetischkritik tritt eine Art Igging der Kräfteverhältnisse und ein völlig verfehltes Paradigma. Das heißt, selbst in den Diskussionen, in Arten und Weisen, wie diese Theoretiker aufeinander reagieren, kommen sie letztlich zu dem Punkt, der sich als der interessanteste erweist aus ideologiekritischer Sicht, nämlich zu dem Punkt der vorausgesetzten Paradigmen, die sich eben nicht am Gegenstand der Kritik ergeben, sondern in einem Vorgriff auf die Praxis, die durch die jeweilige Theorie legitimiert werden soll. Beschluss. Kritik muss mit dem Dilemma leben, dass sie selbst nicht beeinflussen kann, ob und inwiefern sie von der Waffe der Kritik zur Kritik der Waffen, von der Denunziation zur Aktion übergehen kann. Theorien, wie die heute Abend vorgestellten, wollen dieses Dilemma umgehen, indem sie sich mit der Vorstellung einer Praxis verbinden, die sie im Orientieren, anregen oder einleiten möchten. Nicht der Gegenstand der Kritik, der Fetischcharakter des kapitalistischen Staates, bildet den Kern dieser Staatsfetischtheorien, sondern die Suche nach einer Praxis, mag sie nun Vermittlung von Theorie, Aufbegehren im Alltag oder Kampf um Hegemonie heißen. Je nach beabsichtigter Praxis wird der Staatsfetischismus in der Theorie entweder als krisenhaft, als fragil oder als rahmend beschrieben. Kritik, die nicht als Theorie zur Praxis auftreten will, muss sich demgegenüber ihre Ohnmacht eingestehen. In diesem Sinne heißt es bei Stefan Gregert, Zitat, solange Freiheit im Sinne der kommunistischen Realisierung individueller und gesellschaftlicher Emanzipation keine Aussicht auf Erfolg hat, gilt es im Rahmen einer subversiven Strategie, die versucht, zumindest die Möglichkeiten kritischer Reflexion über die fetischistisch konstituierte Gesellschaft aufrechtzuerhalten, jene Kräfte zu unterstützen, die sich gegen den Antisemitismus als emanzipatorische Ideologie schlechthin stellen. Mit Kurz und Hirsch teilt Kriegert die gegen Holloway stehende Einsicht, dass momentan keine kommunistische Emanzipationsbewegung absehbar ist. Die Kluft zwischen diesem Zustand und einem, in dem es anders werden könnte, wird aber nicht wie bei Kurz durch eine Krisentheorie überbrückt, die eine noch steigende Dringlichkeit der Emanzipation ansagt. Zwar werden Notwendigkeiten politischer Intervention gegen den Antisemitismus als falsches Bewusstsein der fetischistischen Gesellschaft anerkannt, aber diese Praxis wird nicht wie bei Hirsch in die zeitliche Abfolge einer Entwicklungstheorie eingeordnet. Anders als Theorie steht Kritik also ohne Prognose da und kann daher auch die Entwicklung von Praxis nicht orientieren, sondern nur kritisieren. Anders als Gesellschaftstheorien kennt Gesellschaftskritik keine Stufen ihrer praktischen Umsetzung. Nichtsdestotrotz bleiben auch Gesellschafts- und Erkenntniskritik, Fetisch- und Ideologiekritik auf eine Zukunft verwiesen, die sie zwar nicht wie eine Theorie prognostizieren, aber sehr wohl antizipieren möchte. So bemerkt Gerhard Schall 2009, Ideologiekritik ziele letztlich auf die Handlungsbedingungen der Individuen. Zitat, sie legt die Voraussetzung der Entscheidung offen, damit sie sich anders entscheiden. Offen bzw. der Kritik verschlossen bleibt die Frage, wofür diese sich entscheiden und wie diese Entscheidung möglich sein soll. Vielleicht ist es diese Selbstbeschränkung oder diese Grenze von Gesellschaftskritik, die die heute Abend geschilderten staatsfetische Theorien dazu treibt, von vornherein auf eine Praxis zu fokussieren, die entweder in der Gegenwart oder zumindest in der Zukunft eine Lösung des Problems versprechen soll. Und damit immer auch zugleich ein Zurückschrecken von dem Eingeständnis wäre, dass die staatskritische Kritik, wird sie eben nicht als Theorie der Praxis betrieben, sondern als Kritik des Gegenstandes, in der momentanen historischen Situation bezüglich einer tatsächlichen Überwindung von Staatlichkeit ungedeckt bleibt. Im schlimmsten oder besten Fall, das wäre einer näheren Bestimmung zu unterziehen, utopisch ist. Anders jedenfalls als die Theorien vom Staatsfetischismus, die stets eine Praxis empfehlen, die ihren Paradigmen entspricht, ist dies der Kritik des Staatsfetischismus verwehrt. Ob, wann und wie Individuen ihren Staat stürzen, kann und will sie nicht vorhersagen. Darin unterscheidet sie sich von den Praxismodellen, wie sie Kurz, Holloway und Hirsch vorstellen. Staatsfetische Kritik verweigert die pragmatische Verklammerung einer Theorie mit Praxis, einer Praxis mit Theorie. Vielen Dank.